Dessen ungeachtet ist Gorbatschow selbst in die Rolle des Weihnachtsmannes geschlüpft, eine Gabe an das amerikanische Volk und die ganze Welt hat seine Begleitung in Aussicht gestellt. Nach einem Bericht des niederländischen Rundfunks will er eine einseitige Verminderung der konventionellen Streitkräfte um 30% anbieten und damit den Rücktritt seines Verteidigungsministers Dmitri Jassow in Kauf nehmen. Hans Kressmann in New York. Seit 2 Stunden weilt Gorbatschow bei Ihnen. Was weiß man am East River genaueres? Genaueres weiß man noch gar nicht. Herr Kuzian, er ist in der Tat hier eingetroffen. Er hat zunächst einmal den Verkehr in Manhattan durcheinander gebracht, weil seine Autokarawane vom Kennedy Flugplatz nach Downtown, die Innenstadt von Manhattan, durch Straße fuhr, die abgesperrt waren. Die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr groß. Er ist dann sofort verschwunden in der sowjetischen UN-Vertretung. Und es wird auch nicht erwartet, dass er heute Abend nochmal erscheint. Sein nächster Auftritt wird morgen sein, wenn er von dieser Vertretung dann in das UN-Hauptgebäude fährt, um seine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu halten. Das wird das erste wichtige Auftreten sein. Und schon von dieser Rede erwartet man interessante, möglicherweise interessante Vorschläge. Von dem UN-Gebäude am East River wird er dann auf eine Insel im Hafen von New York fahren, Governors Island, und sich dort zum Lunch mit Reagan und Reagans Nachfolger Bush treffen. Was in diesem Gespräch nun von Gorbatschow vorgeschlagen wird, darüber gibt es auch hier nur Spekulationen. Man erwartet, in der Tat, Sie haben es eben schon gesagt, dass er vorschlagen wird, eine zunächst mal einseitige Reduzierung sowjetischer Truppen in Osteuropa. Man denkt da oder erwartet, dass das wohl in Ungarn passieren wird. Wie stark diese Reduzierung sein wird, ist doch völlig ungewiss. Ein Drittel, die Zahl, die Sie eben nannten, ist hier noch nicht aufgetaucht. Man erwartet eine sehr viel geringere Zahl. Zweitens wird erwartet, dass er sehr darauf drängen wird, dass die amerikanischen Erschwerungen im Handel oder von den Amerikanern durch Gesetz festgelegten Erschwerungen im sowjetisch-amerikanischen Handel gemildert werden. Also, dass auch amerikanische große Firmen dem europäischen und japanischen Vorbild folgen können und mit den Russen stärker ins Geschäft kommen können. Natürlich auch mit gewaltigen Darlehen, so der Wunsch angeblich von Moskau. Zwischen zwei Präsidenten, dem alten und dem künftigen, da durfte es dem Kreml-Chef sicher nicht schwerfallen, der amerikanischen Politik die Schau zu stehlen. Ja, das ist richtig so. Gorbatschow trifft auf den amtierenden Präsidenten, der aber natürlich keine Verpflichtungen mehr eingehen kann, weil er in wenigen Wochen nicht mehr Präsident ist, und einen anderen, der gewählt ist, aber eben noch nicht amtiert und auch bei diesem Gespräch morgen auf Governors Island seinen Stab nicht dabei hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch diesem Treffen eine positive Seite abgewinnen und sagen, im Sinne der Kontinuität der amerikanisch-sowjetischen Gespräche, eingeleitet vor allem in der Reagan-Zeit, ist es gut, wenn beide, Reagan der alte Mann und Bush der neue Mann, zusammen den sowjetischen ersten Mann hier in New York treffen. Vielen Dank, Hans Kressmann nach New York. Hier bleibt. Gestern ist der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow zu einem 3-tägigen Besuch der USA in New York eingetroffen, um zum 5. Mal mit US-Präsident Ronald Reagan und zum 1. Mal mit George Bush in dessen neuer Funktion als designierter Präsident der Vereinigten Staaten zu sprechen. Mit noch größerer Spannung allerdings erwartet wird die Rede, die Gorbatschow heute Nachmittag europäischer Zeit vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen halten will. Von sowjetischer Seite hieß es dazu gestern, Gorbatschow werde mit interessanten Vorschlägen aufwarten, und allgemein wird damit gerechnet, dass Gorbatschow die Welt einmal mehr mit neuen Abrüstungsideen überraschen könnte. Unser Moskauer Korrespondent Hans-Peter Riese ist nach New York gereist, um für uns von dort über Gorbatschows Besuch zu berichten. Soeben hat er sich gemeldet. Der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow hat gestern Abend bei seiner Ankunft in New York keine konkreten Hinweise gegeben, was er der Vollversammlung der Vereinten Nationen und seinen Gesprächspartnern Reagan und Bush heute politisch präsentieren will. Wenige Stunden vor seinem Auftritt im Glaspalast am East River rätselt die amerikanische Presse vor allem, ob Gorbatschow weitreichende Abrüstungsvorschläge machen wird und damit möglicherweise den gewählten Präsidenten George Bush unter Zugzwang setzen könnte. Gorbatschows Terminkalender in New York ist heute randvoll. Um 10 Uhr vormittags wird der sowjetische Staats- und Parteichef mit seiner aus 40 Autos bestehenden Kolonne vor den Vereinten Nationen vorfahren. Er wird von UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar empfangen, mit dem er ein kurzes Gespräch führen wird. Um 11 Uhr Ortszeit wird Gorbatschow als erstes Staatsoberhaupt der UdSSR vor der Vollversammlung das Wort ergreifen. Khrushchev, der vor 28 Jahren in demselben Saal gesprochen hatte, war damals zwar ebenfalls Generalsekretär der KPdSU, aber zusätzlich nur Ministerpräsident, nicht Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets, das heißt also nominelles sowjetisches Staatsoberhaupt. Gorbatschows Rede wird circa eine Stunde dauern. Bisher sind keinerlei Hinweise darüber durchgesickert, was er sagen wird und ob er möglicherweise neue sowjetische Vorschläge präsentieren mag. Anschließend begibt sich der Generalsekretär per Schiff auf die kleine Insel Governors Island vor Manhattan, wo er zu einem Mittagessen mit Präsident Reagan und dem gewählten Präsidenten George Bush zusammentreffen wird. Wie lange dieses Treffen dauern wird, ist bisher unbekannt. Zur selben Zeit nimmt Raisa Gorbatschowa an einem Essen teil, das die Frau des UNO-Generalsekretärs ihr zu Ehren gibt. Ebenfalls geladen sind die Frauen des amerikanischen Präsidenten Nancy und Frau Barbara Bush. Am Abend schließlich gibt Pérez de Cuellar einen Empfang für das Ehepaar Gorbatschow in der UNO, an dem aber weder Reagan noch Bush teilnehmen werden. Das Interesse der politischen Berichterstattung in den USA konzentriert sich vor allem auf zwei Fragen. Wird Gorbatschow einen neuen Abrüstungsvorschlag etwa im Bereich der konventionellen Rüstungen in Europa machen? Und wird er unter Hinweis auf die verbesserte Menschenrechtssituation in der UdSSR von den Amerikanern einen Abbau der Handelsrestriktionen gegenüber seinem Land verlangen? Beide Spekulationen haben gestern zu einem sprunghaften Anstieg des Dow Jones, des amerikanischen Aktienindexes, um 25 Punkte geführt. In seinem Ankunftsstatement hat Gorbatschow den Schwerpunkt auf seinen Auftritt vor den Vereinten Nationen gelegt. Die sowjetische Außenpolitik versucht seit 3 Jahren, die UNO aufzuwerten und sie in das internationale Krisenmanagement stärker einzubeziehen. Das wichtigste Interesse des Generalsekretärs aber dürfte es sein, den Dialogsprozess mit den Amerikanern und der westlichen Welt in Gang zu halten, ihn vor allem in der schwierigen amerikanischen Übergangsphase zwischen zwei Administrationen nicht versanden zu lassen. Auf diesen Aspekt wiesen am Vorabend der Gespräche mit Reagan und Bush vor allem sowjetische Funktionäre in der amerikanischen Öffentlichkeit hin. Eine große Bedeutung wird auch dem Gespräch zwischen den beiden Außenministern Shevardnadze und Schulz beigemessen, die sich mit den konkreten Fragen, vor allem Afghanistan und den START-Verhandlungen in Genf, befassen werden. Schulz reist unmittelbar nach dem Dreiergipfel nach Brüssel, um die NATO-Außenminister zu unterrichten. Am zweiten Tag seines New York-Aufenthaltes wird der sowjetische Generalsekretär ein Programm zwischen Tourismus und Business absolvieren. Er sieht eine Reihe von amerikanischen Geschäftsleuten, empfängt die Kennedy-Familie und macht eine exklusive Stadtrundfahrt durch Manhattan, die mit Sicherheit ein Verkehrschaos auslösen wird. New Yorks Bürgermeister Ed Koch sagte gestern Abend im US-Fernsehen, er würde den sowjetischen Gast gerne in die Südbronx führen, um ihm zu zeigen, dass diese verrufene Gegend ihren Ruf zu Unrecht trägt. Gorbatschow könne dabei sehen, wie leistungs- und regenerierungsfähig der amerikanische Kapitalismus sei. Die Bewohner dieses Slums, vor allem Puerto Ricaner, werden diesen Wunsch ihres Mayors kaum anders als zynisch empfunden haben. Gorbatschow wird der Einladung des Publicity-süchtigen Bürgermeisters jedenfalls nicht folgen. aber dass er sich von der sprichwörtlichen Metropole des Kapitalismus so unbeeindruckt zeigen wird wie einst Nikita Chruschtschow, ist nicht anzunehmen. Soweit Hans-Peter Riese aus New York. New York steht heute im Mittelpunkt des Weltinteresses. Mit Spannung wird die Rede des sowjetischen Partei- und Staatschefs Gorbatschow vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen erwartet und das anschließende Treffen mit dem scheidenden Präsident Reagan und dessen Nachfolger Vizepräsident Bush. Auch diesmal hat es den Anschein, als ob der publikumswirksame Gorbatschow dem Ex-Filmstar und baldigen Ex-Präsident Reagan die Show stehlen würde, denn der Kremlchef hat wichtige Abrüstungsvorschläge angekündigt. In den Vereinigten Staaten ist man bemüht, den Auftritt Gorbatschows und seine Begegnung mit den US-Führern herunterzuspielen. Aus New York berichtet dies Hans Gressmann. Jetzt am frühen Morgen in New York beginnt sich Michail Gorbatschow in der sowjetischen UN-Vertretung, wo er übernachtet hat, auf einen fraglos spektakulären Tag vorzubereiten. Bevor er sich am Nachmittag dem gehobenen Sightseeing in der Metropole des Kapitalismus hingeben kann, hat er zwei überaus wichtige politische Auftritte zu absolvieren. Am späten Vormittag spricht er vor der Vollversammlung der UN am East River. Wenn engste Gorbatschow-Mitarbeiter schon seit Tagen wissen lassen, der Kreml-Chef werde eine Weihnachtsüberraschung für die Welt mit nach New York bringen, dann ist es schließlich durchaus möglich, dass er dieses Geschenk wirkungsvoll verpackt bei den Vereinten Nationen abliefert. Ein paar amerikanische Experten vermuten, Gorbatschow werde den einseitigen Abzug einiger sowjetischer Truppenverbände aus Osteuropa, etwa aus Ungarn, ankündigen. Aus den Niederlanden kommt unter Berufung auf Moskauer Quellen sogar die Kunde, die Sowjetunion wolle ihre konventionellen Streitkräfte um bis zu einem Drittel reduzieren. Aber wie gesagt, bisher ist das nicht mehr als Spekulation. Nach seinem Auftritt vor der UN setzt der sowjetische Gast nach Governors Island über, einer kleinen Insel im New Yorker Hafen. Dort gibt es zunächst ein Gespräch unter sechs Augen, Dolmetscher nicht mitgezählt. Reagan, Bush und Gorbatschow. Sodann Lunch zusammen mit einer Handvoll Beratern, zum Schluss noch einmal Gespräch der drei. Was Gorbatschow aus den Hauptbereichen strategische Abrüstung, Menschenrechte, regionale Probleme, also etwa Afghanistan, Nahe Osten, Mittelamerika und schließlich bilaterale Fragen hier vortragen oder sogar konkret vorschlagen mag, die Amerikaner werden es überaus interessiert zur Kenntnis nehmen, sich aber keinesfalls auf Verhandlungen einlassen. Für die Regierung in Washington ist diese New Yorker Begegnung kein Gipfel. Sie soll nur dem sehr wichtigen politischen Zweck dienen, Abschied zu nehmen und zugleich außenpolitische Kontinuität zu zeigen. Der Pressesprecher des Weißen Hauses, Fitzwater, der auch unter Bush auf seinem Posten bleiben wird, hat das deutlich so formuliert. Wir haben einen Präsidenten, der nur noch ein paar Wochen im Amt ist und deswegen keine in die Zukunft reichenden Verpflichtungen eingehen wird. Und wir haben einen gewählten Präsidenten, der eben noch nicht im Amt ist. Das Treffen auf Governors Island ist doch ganz Reagans Ereignis. Es markiert als fünfte Begegnung mit Gorbatschow nach Genf, Reykjavik, Washington und Moskau noch einmal jene Reagansche Abrüstungspolitik, die zunächst alle Welt verblüfft hat und die schließlich zu beträchtlichem Erfolg führte. Von George Bush weiß man, dass er diese Politik fortführen will. Zum letzten Mal war mit Nikita Chruschtschow Anfang der 60er Jahre ein Kreml-Chef vor der UNO-Vollversammlung in New York aufgetreten. Nichts verdeutlicht den Wandel in der Sowjetunion mehr wie ein Vergleich mit dem heutigen Kreml-Chef Gorbatschow. Wenn Chruschtschow seinerzeit nur durch sein rüdes Auftreten vor dem Weltforum für Aufsehen sorgte, will Gorbatschow heute, wie wir hörten, der Welt kurz vor der Weihnachtszeit eine frohe Botschaft überbringen. In Moskau wird daher auch die Reise des Staats- und Parteichefs von der Moskwa an den East River politisch höher bewertet als in den Vereinigten Staaten. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow fährt zu einem günstigen Zeitpunkt in die USA. Er trifft den alten und den neuen US-Präsidenten. In der französischen Wirtschaftszeitung Les Echos heißt es dazu: Reagan und Bush wissen genau, dass sie einem Mann begegnen, der bei sich zu Hause zwar allmächtig, aber nichtsdestoweniger umstritten ist. Deshalb werden sie nicht mit ihm verhandeln und auch nicht sofort auf seine Vorschläge eingehen, mögen sie auch noch so interessant sein. Soweit der Kommentar in Les Echos. In der französischen Zeitung Libération schreibt der Kommentator: Die Amerikaner fürchten vor allem an Europa gerichtete Initiativen Gorbatschows, eine Ausweitung des Gedankens vom gemeinsamen Haus vom Atlantik bis zum Ural, mit der die USA zum Zuschauer des Schicksals der alten Welt herabgesetzt würden. Der sowjetische Staatschef könnte auch neue Ideen zur konventionellen Abrüstung vorbringen, bei der sich die NATO immer noch nicht auf eine gemeinsame Doktrin geeinigt hat, und einen einseitigen sowjetischen Truppenabzug aus den osteuropäischen Staaten vorschlagen, meint die Zeitung Libération. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt: Das Interessanteste an Gorbatschows Besuch ist die Reaktion von Bush. Der Besuch ist für Bush beunruhigend, weil er auf die strategischen Fähigkeiten Gorbatschows noch keine Antworten weiß, der den Amerikanern ein Weihnachtsgeschenk angekündigt hat. Was immer das auch sei. Es könnte sein, dass der Kreml an die Börse von Wall Street gehen oder dass er die sowjetischen Truppen aus Ungarn abziehen will. Vor wenigen Minuten beendete Michail Gorbatschow seine Rede vor der UNO-Vollversammlung. In New York begrüße ich Tilman Rascher. Guten Tag, Herr Rascher. Guten Tag. Herr Rascher, was ist denn, hier ist bekannt geworden, dass Michail Gorbatschow die Truppen der Roten Armee im Verlauf der nächsten 2 Jahre um 500.000 Mann verringern will. Gibt es denn über diese trockene Meldung hinaus weitere Einzelheiten? Allerdings, Gorbatschow hat das in seiner Rede sehr, sehr spezifisch ausgeführt, wo und wann welche Truppen reduziert werden wollen. Er kam jetzt nach 50 Minuten zu diesem Thema und hat damit die Spannung hier in der UN auf den Höhepunkt getrieben. Gorbatschow ließ dann die Katze aus dem Sack. Die Sowjetunion habe die Entscheidung getroffen, sagte der Parteichef, ihre Streitkräfte zu reduzieren. Innerhalb der nächsten 2 Jahre werde die Truppenstärke einseitig um 500.000 Mann reduziert. Reduziert werde ebenfalls die Stärke der gepanzerten Fahrzeuge, sagte Gorbatschow. In Übereinstimmung mit anderen Warschauer Paktstaaten werde die Sowjetunion bis 1991 6 Panzerdivisionen aus Ungarn, der Tschechoslowakei und der DDR abziehen und auflösen. Luftlandetruppen und andere Einheiten wie Pioniertruppen würden ebenfalls aus diesen Ländern abgezogen. Die sowjetischen Truppen in diesen Ländern würden um 50.000 Mann und 5.000 Panzer reduziert, sagte Gorbatschow in seiner Rede vor der UN. Die verbleibenden Divisionen würden defensiv so neu organisiert, dass sie einen deutlich oder würden neu organisiert, sodass sie einen deutlich defensiven Charakter haben, sagte Gorbatschow. Gleichzeitig würden die sowjetischen Truppen und Panzerdivisionen im europäischen Teil der Sowjetunion reduziert und neu organisiert. Insgesamt würden in Osteuropa die sowjetischen Streitkräfte um 10.000 Panzer, 8.500 Geschütze und 800 Kampfflugzeuge reduziert werden. Auch in Asien sollten große Truppenteile aus der Mongolei abgezogen werden und in die Sowjetunion zurückkehren, sagte Gorbatschow in seiner sensationellen Rede hier vor der UN. Insgesamt würden die Streitkräfte der Sowjetunion auf einem Niveau stabilisiert, das die Sicherheit des Landes garantieren und potenzielle Angreifer noch immer abschrecken würde. Gorbatschow schlug darüber hinaus eine globale Umwandlung der Militärwirtschaft in den zivilen Bereich vor. Die großen Militärmächte und andere Nationen sollten entsprechende Umwandlungspläne bei der UN einreichen, die dann mit Hilfe eines wissenschaftlichen Expertengremiums über diese Pläne beraten sollte. Wie sahen denn die ersten Reaktionen im Plenum zu dieser Rede aus? Ja, Gorbatschows Rede wurde mit sehr viel Beifall natürlich bedacht. Weitere Reaktionen sind natürlich bislang noch nicht da, da Gorbatschow im Grunde erst etwa 10 Minuten diese Rede beendet hat. Hat er denn in seiner Rede irgendwelche Bemerkungen, Andeutungen gemacht, er erwarte zumindest Gegenleistungen des Westens? Gorbatschow hat lediglich in Bezug auf die Abrüstung gesagt, dass die Sowjetunion dieses einseitig tun würde. Natürlich hat er den Westen auch herausgefordert, ähnlich zu reagieren und dem guten Beispiel der Sowjetunion zu folgen. Gleichwohl, diese Maßnahmen, die von Gorbatschow hier angekündigt worden sind, 500.000 Mann, 800 Flugzeuge sowie 10.000 Panzer, all das ist bislang eine einseitige Maßnahme der Sowjetunion, die bis 1992 verwirklicht werden soll. Was ist denn für heute noch vorgesehen? Was steht denn noch auf dem Programm? Ja, vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte. Gorbatschow hat sich vor der UNO auch darüber ausgelassen, dass der Afghanistan-Konflikt möglichst bald beendet werden sollte. Möglichst bald sollte ein kompletter Waffenstillstand unter Überwachung der UN geschaffen werden. Die Vereinten Nationen sollten eine Friedenstruppe nach Afghanistan zur Einhaltung dieser Abmachungen senden. Die Sowjetunion sei bereit, in dieser Frage eng mit der UN zusammenzuarbeiten. Auch hier offenbar die Bereitschaft der Sowjetunion, neue Schritte zum Frieden zu unternehmen. Vor 28 Jahren zog Kreml-Chef Chruschtschow während seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen einen seiner Schuhe aus, trommelte damit auf das Rednerpult und drohte den Amerikanern: Wir werden euch begraben. Heute stand der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow auf demselben Rednerpult und kündigte eine einseitige Truppenreduzierung an. Today I can report to you that the Soviet Union has taken a decision to reduce its armed forces. Within the next 2 years, their numerical strength will be reduced by 500,000 men. The numbers of conventional armaments will also be substantially reduced. This will be done unilaterally. Heute kann ich Ihnen die Entscheidung getroffen hat, ihre bewaffneten Kräfte zu reduzieren. Innerhalb der nächsten 2 Jahre wird ihre zahlenmäßige Stärke um 500,000 Mann reduziert. Die Zahlen der konventionellen Bewaffnung werden ebenfalls substanziell reduziert. Dies wird einseitig geschehen, ohne Beziehung zu den Wiener Gesprächen. In Übereinstimmung mit unseren Warschauer Pakt-Alliierten haben wir beschlossen, bis 1991 6 Panzerdivisionen von der DDR, Tschechoslowakei und Ungarn zurückzuziehen und aufzulösen. Landeangriffstruppen und verschiedene andere Formationen, einschließlich Angriffseinheiten mit Waffen und Kampfgeräten, werden ebenfalls von den sowjetischen Streitkräften in diesen Ländern zurückgezogen. Assault landing troops and several other formations units, including assault crossing units with their weapons and combat equipment, will also be withdrawn from the groups of Soviet forces stationed in those countries. Truppenreduzierung, Abrüstung. Gorbatschow hatte heute in New York nicht nur das zu bieten. Hans-Peter Riese fasst die wichtigsten Botschaften des Kreml-Chefs zusammen. Im Bereich der Abrüstungspolitik sagte Gorbatschow, die Sowjetunion erwarte wesentliche Fortschritte in der allernächsten Zukunft, wenn es bei der Politik des Interessenausgleiches im gegenseitigen Vertrauen mit den Vereinigten Staaten bleibe. Ebenso wird die UdSSR ihre Militärstrategie auf defensive Art umstellen und auch aus dem asiatischen Bereich des Landes Truppen und Panzer einseitig abziehen. Diese Vorleistungen werden außerhalb der konventionellen Abrüstungsverhandlungen in Genf gemacht. Gleichzeitig wird auch die Struktur der Streitkräfte im Hinblick auf eine defensive Strategie verändert. Gorbatschow, der nach 28 Jahren, nachdem Nikita Chruschtschow vor der UNO aufgetreten war, als erster sowjetischer Generalsekretär in New York sprach, sagte, er bitte um neue Formen der internationalen Beziehungen der Staaten untereinander. An der kurz bevorstehenden Jahrtausendwende könnten die Staaten der Erde nicht mehr die globalen Probleme mit nationalen Mitteln und aufgrund nationaler Interessen lösen. Das Recht der freien Wahl des politischen und sozialen Systems müsse die Grundlage der Beziehungen der Staaten in der Welt sein, aber gleichzeitig müsse man anerkennen, dass die Herausforderungen am Ende des Jahrhunderts sowohl die gesellschaftlichen als auch die militärischen und ökonomischen eine neue Art der Zusammenarbeit erforderten. In diesem Prozess der Neuordnung der Beziehungen der Staaten untereinander komme den Vereinten Nationen eine besondere, herausgehobene Rolle zu. Die Staaten müssten in gewisser Weise ihr Verhältnis zur UNO ändern. Die Vereinten Nationen hätten vor allem in der letzten Zeit bewiesen, dass sie fähig seien, bei schwierigen Problemen zu Lösungen beizutragen. Als eine der größten Herausforderungen der Zeit bezeichnete Gorbatschow die Veränderung des Weltwirtschaftssystems. In gewisser Weise vollzögen sich gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen in allen Systemen, sowohl dem sozialistischen als auch dem kapitalistischen. Man müsse nach gemeinsamen Wegen suchen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Gorbatschow forderte die UNO auf, Friedenstruppen nach Afghanistan zu entsenden, die einen Waffenstillstand kontrollieren sollen. Er forderte in diesem Zusammenhang die Einstellung aller Waffenhilfe an Afghanistan. Der Generalsekretär kritisierte die amerikanische Entscheidung, dem Palästinenserführer Yasser Arafat ein Visum für New York zu verweigern. Und zwar in dem Moment, wie Gorbatschow sagte, da die Palästinenser einen historischen Schritt in Richtung auf eine Friedenslösung im Mittleren Osten getan hätten. Alle Länder müssten ihre eigenen Interessen und Aktionen dem internationalen Recht unterordnen und sich jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder enthalten. Gleichzeitig räumte Gorbatschow ein, dass auch die Sowjetunion die Lehren aus früheren Fehlverhalten ziehen müssten. Dies habe sie begonnen, sowohl in der Innen- wie auch in der Außenpolitik. Das bringe an den Rändern, wie Gorbatschow sich ausdrückte, manche neuen Probleme mit sich. Aber es setzte die UdSSR auch in die Lage, neue Lösungsmöglichkeiten für solche Probleme zu erproben. Auf die Verfassungsreform in seinem Land anspielend, sagte Gorbatschow, es würden künftig in der Sowjetunion niemand mehr wegen seiner politischen Haltung belangt werden. Die UdSSR sei dabei, einen sozialistischen Rechtsstaat zu schaffen, den die Grundrechte aller Einwohner garantieren werde. Gleichzeitig unterstrich Gorbatschow, dass die sozialistische Sowjetunion weiterhin ihr Hauptaugenmerk auf die sogenannten sozialen Menschenrechte legen werde. Gorbatschow sagte, politische Probleme müssten in politischem Sinne und mit politischen Mitteln gelöst werden. Humanitäre Probleme allerdings könnten nur auf humanitäre Weise gelöst werden. Reduzieren Ihre Armee, ist das die Sensation, die man erwartet hätte? Das ist ein Teil der Sensation. Ich würde sagen, man muss diese Rede Gorbatschows in ihrer Gesamtheit würdigen. Und eine solche Rede habe ich in vielen Jahren überhaupt noch nie gehört von einem sowjetischen Politiker, der Teil Abrüstung, das Angebot einer einseitigen Reduzierung der Streitkräfte, der Mannschaftsstärke ungefähr um 10%, aber wesentlicher Abbau vor allem der offensiven Streitkräfte aus dem Warschauer Pakt, zumal aus der DDR, Tschechoslowakei und Ungarn, Reduzierung um 6 Panzerdivisionen. Herr Schiller, darf ich kurz unterbrechen? Die Fakten hatten wir schon zu Beginn der Sendung. Sie können sich also wirklich jetzt auf Ihre Wertung beschränken. Okay, dazu gehört auch die Einordnung der Sowjetunion im Weltbild. Gorbatschow hat die Französische Revolution zusammen mit der Oktoberrevolution der bolschewistischen Partei genannt. Beides Geschichte, beide, wie er sagte, sind in das Erbe eingegangen. Mit anderen Worten, es fängt neu an. Was Vergangenheit war, ist Vergangenheit. Und die Sowjetunion sieht die Welt heute universell. Sie will mitspielen in diesem großen Konzert. Das Konzept heißt nicht mehr internationaler Klassenkampf, heißt heute Kooperation, eine Einheit in Vielfalt. Ich meine, neben dem Aspekt Abrüstung und Afghanistan, wo Gorbatschow auch neue Ideen gebracht hat, einen Waffenstillstand zum Beispiel ab 1. Januar, eine internationale Kommission der UNO, die innerhalb Afghanistans den Waffenstillstand kontrollieren soll. Dazu dann auch dieses Konzept, dass internationale Zusammenarbeit eben nichts mehr mit Klassenkampf zu tun hat. Das sei nicht mehr möglich, sagt Gorbatschow. Wir müssen heute, alle Staaten müssen zusammenarbeiten an den großen Problemen. Und ich meine, wenn man diese philosophische Einordnung, ideologische Einordnung hinzufügt, ist dem Generalsekretär eine große Rede zu bescheinigen. Und die UNO-Vollversammlung hat ja auch mit ungeheurem Beifall darauf reagiert. Ist das eine Vision von einer neuen, menschlicheren Welt, die vielleicht Wirklichkeit werden könnte? Sie sagen, Sie waren ungeheuer beeindruckt, eine solche Rede haben Sie seit Jahren nicht mehr gehört. Wird darauf entsprechend vielleicht auf derselben Ebene auch Washington reagieren können überhaupt? Das ist zu erwarten oder zu hoffen. Washington lebt im Augenblick in der Schwierigkeit, dass Präsident Reagan aus dem Weißen Haus auszieht und Bush noch nicht drin ist. Und sie haben das Gefühl, von Gorbatschow und seiner neuen Initiative an den Rand gedrängt zu werden. So hieß es jedenfalls bis gestern Abend oder heute Morgen. Nun bleibt abzuwarten, was Gorbatschow und Reagan Bush auf der Insel, auf der Gouverneursinsel, auf der sie jetzt soeben zusammen sind, miteinander besprechen. Gorbatschow hat das Verhältnis zu Amerika gepriesen und nur die große Bitte geäußert, lasst uns doch jetzt nicht stehen bleiben, nur weil ihr eine Übergangssituation in Washington habt. Wir haben zu viel investiert, es muss weitergehen und er schlägt vor, wir müssen den Staatsvertrag unterzeichnen, Reduzierung der strategischen Angriffswaffen um 50%, bei Beibehaltung des ABM-Vertrages, also dieses strategische Weltraumabwehrprojekt, ist nach wie vor für ihn ein großes Hindernis und er schlägt vor, wir wollen eine Weltraumbehörde, eine internationale Weltraumbehörde gründen und dieser auch das Radargerät in Sibirien unterstellen, an dem sich immer noch amerikanische Beklemmungen und Beschwerden aufhängen. Es war eine sehr anerkennende, positive Rede. Ich sehe nicht, wie Washington hier irgendeinen Negativaspekt herausfischen könnte. Vielen Dank, Ulrich Schiller nach New York. Dies war vor allem der Tag des Michail Gorbatschow. Der Kreml-Chef hat wieder einmal alle Welt mit neuen Abrüstungsvorschlägen verblüfft. Der Westen sieht sich in ziemlicher Verlegenheit. 6 Panzerdivisionen aus der DDR, der Tschechoslowakei und Ungarn sollen aufgelöst, 5000 Panzer abgezogen werden. Dazu Friedenspläne für Afghanistan und mehr Menschenrechte für die Völker der Sowjetunion. Die Rede Gorbatschows wurde allgemein begrüßt. Für die Bonner Sozialdemokraten etwa ist sie geradezu sensationell. Wir wollen gleich Einzelheiten aus New York hören und uns dann mit anderen Aspekten der Abrüstungsdiskussion beschäftigen. Ein Schwerpunkt dieser Sendung wird die Frage nach der Sicherheit unserer Atomkraftwerke sein, ein anderer die Anerkennung Israels in seiner Existenz durch die Palästinenser. Am Telefon in New York ist nun Hans Gressmann, der uns schildern soll, wie das heute war bei den Vereinten Nationen, als Gorbatschow seinen großen Auftritt hatte. Ja, Herr Dadler, das war in der Tat ein ungewöhnlicher Tag hier in New York. Ich sitze im Augenblick im Pressezentrum auf Governors Island. Das ist die Insel im Hafen von New York, auf der sich Reagan und Bush mit Gorbatschow getroffen haben. Gerade habe ich erlebt, wie die drei sich verabschiedeten. Sie standen am Ufer der Insel. Im Hintergrund die Freiheitsstatue, Ellis Island, die Battery, also der Südzipfel Manhattans. Ein Bild der Eintracht boten die drei. Frage an Reagan, wie ist so alles gelaufen? Antwort just fine, also sehr gut. Weitere Frage, gibt es einen Termin für ein weiteres Gespräch? Nein, antwortete Reagan, noch nicht. Und machte eine Handbewegung, als wolle er diese Frage seinem Nachfolger Bush zuschieben. Also diese Besprechung hier, der Arbeitslunch, und die Besprechung unter sechs Augen dann mit den Mitarbeitern ist ganz offen atmosphärisch sehr gut verlaufen. Von hierher auf die Insel kam Gorbatschow von den Vereinten Nationen, wo er am späten Vormittag seine Rede gehalten hat, die in der Tat, so wird das auch hier in den Medien kommentiert, schon sensationelle Züge hat. Es war eine groß angelegte Rede, etwa eine gute Stunde lang. Gorbatschow sprach von der Würde dieser Weltorganisation, betonte die Notwendigkeit der Demokratisierung der Welt. Man muss sich das aus seinem Munde immer einmal vorstellen, Demokratisierung der Welt. Und erklärte sehr deutlich, der Gebrauch von Gewalt darf nicht länger ein Mittel der Politik sein. Die Beziehungen zwischen den Staaten, fügte er hinzu, müssten entideologisiert werden. Das klingt ja fast wie der Abschied vom Marxismus-Leninismus. Er ging dann auf die Beziehungen zu den USA ein, sagte, alles sei sehr gut bisher gelaufen, beide Staaten seien immerhin Teil einer gemeinsamen Zivilisation. Er ging dann noch weiter auf die Rolle der UN ein, der er große Bedeutung bei der Lösung künftiger Weltprobleme zuschieben will. Das war sehr deutlich. In der Sowjetunion, sagte er, ging es zurzeit um eine grundsätzliche Umstrukturierung, das gebe Probleme, Schwierigkeiten, man werde sie überwinden. Und dann kam er gegen Ende der Rede zum Hauptpunkt, zur Abrüstung. Er erinnerte daran, dass morgen vor einem Jahr das INF-Abkommen zwischen Moskau und den Vereinigten Staaten in Washington unterzeichnet worden ist. Und dann erklärte er, die sowjetische Regierung habe beschlossen, die sowjetischen Truppen um 500.000 Mann innerhalb von zwei Jahren zu reduzieren. Und zwar unilateral, das heißt ohne, dass man eine Gegengabe, sozusagen ein gleichzeitiges Reduzieren des Westens erwartet. Nach den ersten Reaktionen sieht es ja so aus, dass die NATO von 3 Millionen sowjetischen Soldaten ausgeht, 500.000 weniger. Das wäre also immerhin die Reduzierung um ein Sechstel. Sie haben schon erwähnt, es sollen 6 Panzerdivisionen aus Osteuropa abgezogen werden, aus der DDR, aus der CSSR und aus Ungarn. Gorbatschow wies auch darauf hin, dass die verbleibenden Truppen in Osteuropa umorganisiert werden sollen, ganz nach Verteidigungsgesichtspunkten. Daraus natürlich im Umkehrschluss doch zu schließen und zu sagen, dass vorher also der Angriff immerhin doch eine Möglichkeit bei der Organisation dieser Truppen war. Gorbatschow sagte zum Schluss, die Bush-Regierung, die neue Regierung, werde in der Regierung im Kreml einen verständigen Partner finden auf allen Gebieten, bei der Abrüstung, da ging er auch auf chemische Waffen ein, auch bei den konventionellen Waffen, da ging die Sowjetunion ja nun mit gutem Beispiel voraus, aber auch in der Zusammenarbeit in wirtschaftlichen, kulturellen und humanitären Bereichen. Er spielte auf einen neuen, gut vorbereiteten Gipfel 1989 an. Termin wurde noch nicht genannt. Vielen Dank, Hans Gressmann, nach New York. Mit einem besonderen Aspekt der ost-westlichen Abrüstungsdiskussion hat sich der Bonner Bundestag heute in einer Aktuellen Stunde beschäftigt. Es ging um die Frage, ob die atomaren Kurzstreckenraketen der NATO modernisiert werden sollen oder nicht. Die Briten zum Beispiel treten bekanntlich sehr dafür ein. Hierzulande ist die Opposition strikt dagegen und in der Koalition zumindest der liberale Teil. Zum Verlauf der Debatte Dieter Kopp. Einen Tag vor der Sitzung des NATO-Rats in Brüssel war die Bonner Opposition neugierig geworden. Sie wollte wissen, wie es um die Modernisierung atomarer Kurzstreckenraketen bestellt ist, welcher Zeitplan, wenn ja, dafür ins Auge gefasst ist. Die Sozialdemokraten, aufgeschreckt durch Zeitungsmeldungen, hatten dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Die Abgeordnete Fuchs eröffnete den Reigen der Fragen. Hat der Bundeskanzler in Washington die Zustimmung zur sogenannten Modernisierung gegeben? Hat der Bundeskanzler Frau Thatcher in Rodos zugesagt, dass die Regierung im kommenden Jahr über die Modernisierung entscheiden wird? Welche Haltung nimmt die Bundesregierung morgen auf der NATO-Außenministerkonferenz ein, wo es ja auch um diese Frage geht? Die Modernisierung atomarer Kurzstreckenraketen, so der Tenor der oppositionellen Reden, von Katrin Fuchs über Dietrich Stobbe und Carsten Vogt bis zu Alfred Mechtersheimer von den Grünen, passt nicht in die Ost-West-Landschaft. Sie wäre das denkbar falscheste politische Signal. Rüstungskontrolle und Abrüstung würden dadurch nicht gefördert, sondern gestört, wenn nicht gar zerstört. Entschiedener Widerstand auf allen Ebenen wurde von den Rednern der Opposition angekündigt, dass sie sich gar einen Schlager für die bevorstehenden Wahlkämpfe in den großen Bundesländern und dann auch im Bund verspricht, hatte jüngst erst der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Vogel angedeutet. Eine Vision, die die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien schreckt. Union und FDP, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, sind sich denn auch nicht einig, ob eine Modernisierung der atomaren Kurzstreckenwaffen, wenn sie denn vor allem auf Drängen der Bündnispartner wahrscheinlich würde, möglichst schnell in zeitlichem Abstand zu wichtigen Wahlen beschlossen werden sollte oder ob eine Entscheidung möglichst weit hinausgeschoben werden sollte, um sie gar dank sowjetischer Zugeständnisse in späteren Abrüstungsverhandlungen obsolet werden zu lassen. Merkposten für sie ist die sowjetische Überlegenheit bei den Kurzstreckenraketen, ebenso die Dominanz bei den konventionellen Waffen, an die heute im Plenum die Redner der Koalition, auch Bundesaußenminister Genscher, erinnerten, der für die Bundesregierung Stellung nahm. Der Außenminister verwies darauf, dass im westlichen Bündnis ein Gesamtkonzept entworfen wird und fügte hinzu: An dem Gesamtkonzept vorgezogene, isolierte Entscheidungen über die Frage der Modernisierung einzelner Nuklearsysteme sind nicht beabsichtigt. Sie würden auch zu einer Verengung des Blickwinkels führen und den Gesamtzusammenhang außer Acht lassen. Nicht aktuell lautete Genschers Urteil über die Modernisierung atomarer Kurzstreckenwaffen. Eine Aussage, die aus der Koalition immer wieder zu hören war. Die Frage der Modernisierung stehe nicht an, sagte die außenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion Michaela Geiger. Volker Rühe von der CDU erklärte, der Westen sollte mit so wenig Nuklearwaffen wie möglich, die allerdings modern gehalten werden müssten, auskommen. London, Moskau. Die britische Premierministerin Thatcher zeigte volles Verständnis für den Entschluss des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow, wegen der Erdbebenkatastrophe im Kaukasus seine Auslandsreise vorzeitig zu beenden und in die UdSSR zurückzukehren. Nach seinem Aufenthalt in den USA wollte Gorbatschow ursprünglich nach Kuba und Großbritannien weiterreisen. In London sagte Frau Thatcher, bei einer solchen Tragödie muss Gorbatschow nach Hause fahren. Alles andere ist undenkbar. Frau Thatcher bot der Sowjetunion britische Hilfe für die Rettungsarbeiten im Kaukasus an. Nach Angaben der Behörden kamen in der Sowjetrepublik Armenien Tausende von Menschen ums Leben. Die meisten Toten sind in der Stadt Spitak zu beklagen. Nach Spitak flüchteten in jüngster Zeit viele Armenier, die den Unruhen in der Nachbarrepublik Aserbaidschan entkommen wollten. Zu unserem ersten Bericht. Das überaus positive politische Echo auf die Rede Gorbatschows vor der UNO-Vollversammlung war noch nicht verklungen. Da teilte sein Außenminister Shevardnadze mit, dass Gorbatschow seinen Besuch in den USA vorzeitig abbrechen werde. Gorbatschow will nach Hause, um in Zeiten der Not bei der leidenden Bevölkerung sein zu können, um von Moskau aus die Hilfsmaßnahmen für die Erdbebenopfer in Armenien, Aserbaidschan und Georgien zu koordinieren. Noch sind die Opfer nicht gezählt, die Angaben schwanken zwischen 2.000 und 30.000 Toten. Mein Kollege Johannes Grotzki hat für uns Radio Moskau mitgehört. Sein Bericht beginnt mit Trauerbekundungen. Zentraler Komitee KPSS, Präsidium Верховного Совета и Совет Министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям. das ZK der KPDSU, das Präsidium des Obersten Sowjets und der Ministerrat der UdSSR drücken den Familien, Verwandten und Freunden der umgekommenen und verletzten Opfer des Erdbebens ihre tiefe Anteilnahme aus, das am 7. Dezember in den nördlichen Regionen von Armenien stattfand, große Zerstörungen anrichtete und Menschenopfer gefordert hat. Offizielle Stellen halten sich bislang mit konkreten Zahlenangaben noch zurück. Ein Sprecher des armenischen Außenministeriums in Erivan teilte auf telefonische Anfrage mit, man müsse mit Zehntausenden von Toten rechnen. Das Fernsehen hatte bereits Bilder der Zerstörung aus dem Katastrophengebiet gezeigt. Daraus war zu ersehen, dass in der zweitgrößten Stadt Armeniens, in Kirovakan, die Hochhäuser wie Streichholzschachteln zusammengeknickt waren. In einer Reportage aus einer anderen Stadt an der türkischen Grenze, Leninakan, berichtet die Komsomolskaja Pravda, dass praktisch alle Hochhäuser zusammengebrochen seien. Lediglich niedrige, ein- und zweistöckige Bauten sollen das Erdbeben überstanden haben. Beide Orte entsprechen europäischen Großstädten. In Kirovakan leben etwa 150.000 und in Leninakan etwa 200.000 Menschen. Flugzeuge mit Decken, Zelten und Medikamenten waren als erste Hilfsmaßnahme in das Krisengebiet entsandt worden. Bereits am frühen Morgen wurden dann die Sowjetbürger darüber informiert, dass wegen der Schwere der Katastrophe Staats- und Parteichef Gorbatschow seine Amerika-Reise vorzeitig abgebrochen hat, um in die Sowjetunion zurückzukehren. Vor Ort in Armenien hatte bereits im Zusammenhang mit den Zehntausenden von Flüchtlingen eine Regierungskommission ihre Arbeit aufgenommen. Sie wird von dem Krisenmanager geleitet, der auch die Evakuierungen in Tschernobyl betreut hat. Angesichts des Erdbebens ist nun eine weitere Kommission unter Leitung von Ministerpräsident Ryschkow eingesetzt, die heute Morgen in Erivan eingetroffen ist. Zu dieser Kommission gehört auch Verteidigungsminister Jasow. Truppen und freiwillige Helfer haben bereits gestern mit den ersten Aufräumungsarbeiten begonnen. Einen genauen Überblick über das Ausmaß der Katastrophe können sich die offiziellen Stellen jedoch bis zur Stunde noch nicht machen. Um sage und schreibe 500.000 Mann will Gorbatschow seine Streitkräfte vermindern, und zwar einseitig, ohne Vorbedingungen und unabhängig von den Wiener MBFR-Verhandlungen, die seit 15 Jahren keinen einzigen Soldaten, keinen einzigen Panzer in Ost oder West entfernt haben. Damit nicht genug. Auch will er von dem militärischen Schutzwall gen Westen Panzer und Soldaten abziehen. Aus der DDR, der CSSR, aus Ungarn. 5.000 Panzer und 50.000 Mann. Auch wenn Gorbatschow vor allem wirtschaftliche Gründe haben mag, um den aufgeblähten Militärhaushalt zu senken, um das Geld für wirtschaftliche und soziale Vorhaben zu nutzen, er bricht auch ein weiteres Stück aus der Ideologie der ach so angriffslustigen Sowjetunion. Seine politische Offensive könnte das westliche Verteidigungsbündnis ein weiteres Mal in die Defensive drängen, auch wenn gleich so getan wurde, als sei der erneute Abrüstungsvorschlag primär ein Verdienst des Westens. Da fügt es sich vortrefflich, dass die NATO-Außenminister sich ohnehin dieses Gesamtthemas annehmen wollten. Irmgard Richardson aus Brüssel. Den Termin hätte Kremlchef Michail Gorbatschow nicht besser wählen können. Seine neue Abrüstungsinitiative kam am Vorabend der Herbsttagung der NATO-Außenminister, die ganz im Zeichen der Ost-West-Beziehung und der Rüstungskontrolle steht. Bei diesem Treffen wollen die 16 Minister der Allianz das NATO-Konzept für Verhandlungen mit dem Warschauer Pakt über die konventionelle, also nicht-nukleare Stabilität in Europa vorlegen. Darin muss jetzt zwangsläufig auch auf die jüngste Gorbatschow-Initiative eingegangen werden. Der Westen muss ein deutliches Signal setzen, dass er bereit ist, seinen Teil zum konventionellen Gleichgewicht zwischen NATO und Warschauer Pakt in ganz Europa beizutragen. So war aus deutschen Delegationskreisen zu hören. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ist heute besonders fröhlich nach Brüssel gereist. Die Rede von Michail Gorbatschow habe ihn in seiner Auffassung bestärkt, dass die Sowjetunion bereit ist, Worten Taten folgen zu lassen. Denn jetzt wolle der Kremlchef das wahrmachen, wozu er sich zu einem früheren Zeitpunkt bereit erklärt habe, nämlich asymmetrisch, also einseitig abrüsten. Wer mehr hat, muss mehr abrüsten, und die Sowjetunion sei offensichtlich dazu bereit. Eine ähnliche Einschätzung wurde heute früh vom italienischen Außenminister Andreotti gegeben. Auch er hob hervor, dass Michail Gorbatschow Wort halte, ganz offensichtlich willens sei, Vorleistungen zu erbringen. Dies sei ein äußerst wichtiges Signal, auf das der Westen jetzt reagieren müsse. Und die Gelegenheit dazu bietet sich heute und morgen für die westliche Allianz. Auch NATO-Generalsekretär Manfred Wörner begrüßte die Ankündigung von Michail Gorbatschow, verwies jedoch sogleich darauf, dass durch diese Abrüstungsschritte das militärische Übergewicht des Warschauer Paktes im konventionellen Bereich nicht aufgehoben würde. Doch Gorbatschow habe einen Schritt in die richtige Richtung getan. Das Verhandlungskonzept der NATO über die konventionelle Stabilität will sich unter anderem auf folgende Punkte konzentrieren. Erstens, Reduzierung von kampfentscheidendem Material, also Schützenpanzern und Artillerie. Zweitens, die Beseitigung der Fähigkeit für Überraschungsangriffe und schließlich den Abbau der Truppenstärke auf beiden Seiten. Darüber hinaus wollen die NATO-Außenminister heute und morgen in Brüssel auch ihre Beratungen über ein Abrüstungsgesamtkonzept fortsetzen, das ja neben der konventionellen Abrüstung auch ein Verbot der Chemiewaffen und eine Reduzierung der strategischen Atomraketen anstrebt. Im Rahmen dieses Gesamtkonzepts wird ferner die Frage der Modernisierung der atomaren Kurzstreckenraketen angesprochen werden. Nach Meinung von NATO-Experten bekommt das Problem der Modernisierung durch die Gorbatschow-Rede eine neue Qualität. Denn sollte der Warschauer Pakt ernsthaft seine Überlegenheit auf dem konventionellen Bereich abbauen, dann entfiele ein Grund für die Modernisierung, den NATO-Militärs stets als Rechtfertigung anführen. Aufgrund der konventionellen Überlegenheit des Warschauer Paktes müsse die NATO im nuklearen Bereich auf dem neuesten Stand sein. So bislang das gängige Argument. Er steht seit gestern ein wenig auf wackeligen Füßen. Noch immer steckt in vielen Köpfen die Sorge, dass die Russen binnen 48 Stunden am Rhein sein könnten. Noch immer gibt es die Vorstellung der angriffslustigen Sowjetunion, auch wenn der Glaube gerade der jüngeren Generation zu bröckeln beginnt, spätestens seit und mit Gorbatschow. Und nun zum Schluss des Big Punkts am Mittag auf SWF 2, die internationalen Pressestimmen, die heute Frauke Ahlers zusammengestellt hat. Die Erwartungen waren hoch gesteckt und sie wurden nicht enttäuscht. Mit diesen Worten kommentiert die englische Zeitung The Independent die Ankündigung des sowjetischen Staats- und Parteichefs Gorbatschow, die Truppenstärke im Ostblock entscheidend zu reduzieren. Für die Staaten des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO entsteht dadurch nach Ansicht des Independent kein Verhandlungsdruck. Es gibt für das NATO-Bündnis keinerlei Grund, sich unter Druck gesetzt zu fühlen.